Die laotische Zeitung Vientiane Times vom 20. Juni brachte unter dem Titel »Korea erneut zur großen Marschbewegung« einen Beitrag über den Kampf des koreanischen Volkes, das im Feuer der Erschaffung des Malyama-Tempels im 200-Tage-Kampf neue Wunder und Heldentaten vollbringt.